Thank you. das die Weisen heimlich und erlernte mit Fleiß von ihnen, wenn der Stern erschienen wäre. Und wie sie hingehen Bethlehem und sprach, zieht hin und forschet fleißig nach dem Kindlein, und wenn ihr's findet, sagt mir's wieder, dass ich auch komme und es anbete. Dessen Kraft kein Mensch erfasst.

könnt ihr mir für Furcht erwecken, mein Schatz, mein Ort ist hier bei mir, mein Schatz, mein Ort ist hier bei mir. Nun mögt ihr stolzen Feinde schrecken, was könnt ihr mir für Furcht erwecken, mein Schatz, mein Ort ist hier, mein Schatz, mein Ort ist hier bei mir. Stolzen Feinde schrecken, was könnt ihr mir für Furcht erwecken? Mein Schatz, mein Hort ist hier bei mir, mein Schatz, mein Hort ist hier bei mir, mein Schatz, mein Hort ist hier bei mir. Musik